Wie Rindfleisch, das am Feuer steht, so weit mein Herz voll Liebe. Und wie geschlagener Teig, der geht, schwillt es von diesem Triebe. Und meines Herzens Kasserol ist ganz von deinem Bilde voll. Du süße Märkische Rübe, du süße Märkische Rübe. Dein Händchen mehr als Metwurst zart, die Wangen rot wie Schinken, so glatt wie Austern ohne Bart, die Zunge lose winken. Die Lippen wie ein Krebs so rot, die Augen sanft wie Zuckerbrot, die mir so freundlich blinken, Dies alles schönstes Viechen hat mein Herzchen gar gesotten. Die Liebe nackt mich früh und spart, so wie der Wurm die Schoten. Sie macht aus mir ein Frikassee und mein Verstand ist ganz asche. Sprich, kannst du meiner spotten? Denn wie ein Bratenfeder dreht sich's mir im armen Kopfe. Ich denk an dich, auf einmal steht dein Bild an jedem Topfe. Statt Zwiebel hack ich Kaviar und statt des Kalbskopfs nehm ich an den Küchbuschbein im Schopfe. Bald sieht ich, was ich braten soll, bald Rest Eis und Creme. Bald räucher ich statt Wurst den Kohl und statt der Eier nehme. Ich Champignons gar zum Biskuit bestreue dann den Käse mit, dass ich mich selber schäme, Drum ohne dich, du süßes Kind, wird mir kein Teig geraten. Und ohne deine Liebe sind verloren meine Braten. O wilde Weicher, gib dich mir, die besten Süppchen koch ich dir. O Viechen, lass dir raten, O Viechen, lass dir raten.